läuft's nochmal schön. Ein letztes Mal zurück zu sehen. Da rockte dein Leben, da draußen dein Glück, da draußen die Freunde. Du wünschst sie zurück. Da draußen bleibt alles, was dir. Bleibst noch mal stehen. Ein